Der Akt der Mimesis zwecks der Darstellung der weiblichen Subjektivität in Maria Lasniks Woman Power besteht in der Nachahmung der patriarchalen Vorstellung von weiblicher Subjektivität als weibliche Körperlichkeit. Ein Zustand der Kreation wird Frauen nur in ihrer Funktion der Reproduktion zugestanden. Dafür braucht es keinen vollständigen Kopf und keine sehenden Augen. Die Verknüpfung Lasniks dieser patriarchalen, weil körperzentrierten und somit objektivierenden Darstellung von Weiblichkeit in einer Kraft und Unabhängigkeit ausstrahlenden Position und Proportion zerrütten den patriarchalen Blick. Ein selbstbestimmter Frauenkörper ist nicht identisch mit der Welt, die sich in den Kunstwerken spiegelt. Das ist das Wahre am Fragment. Weil sie in der Lage sind, dem Nicht-Identischen eine Artikulationssphäre zu geben, zeugen Fragmentierung und Deformation immer auch von Gewalteinwirkung und Symbolisierung des Leidens, wie Adorno es in seinen Ausführungen über das Hässliche verdeutlicht. Silke Andrea Schimmer bestimmt hingegen in ihrer Dissertation das bewohnte Körpergehäuse, die introspektive Methode der Maria Lasnik, die von Lasnik dargestellten deformierten Körper lediglich als eine Herauskehrung der Innensicht und entkoppelt sie von jeder, Zitat, politischen Komponente. Zitat Ende. Bestimmt man das Fragment und seinen bildlichen Ausdruck, die Deformation, jedoch zu sehr als ein individuelles Bruchstück der Totalität, entkoppelt man es leicht von seinem Ursprung in der Totalität der deformierten Gesellschaft. So, jetzt kommt das nächste Bild. Komplementär zur Analyse des Gemäldes Woman Power von 1979 soll nun noch ein weiteres Gemälde Lasniks aus der Serie des Body Awareness Painting zur Betrachtung herangezogen werden, das jedoch mehr als 20 Jahre später, im Jahre 2001, entstand. Das Ölgemälde Ideenfischer, Fishing for Ideas, hat keinen Hintergrund. Die figürlichen Darstellungen sind direkt auf die leere Leinwand gemalt worden und sehen aus, als würden sie in einem luftleeren Raum schweben. Während die Konturen dieses Körpers klarer sind als im Bild, in ihm ist die weiße Leinwand zu erkennen, hier wurde keine Farbe aufgetragen. In der oberen Bildhälfte befinden sich zwei Figuren, die mit Gerätschaften, die einer Angel ähneln, in den offenen Bauch der liegenden Frau eindringen. Des Gemäldes impliziert, handelt es sich also um das Herausfischen von Ideen aus dem Körper einer dieser Prozedur ausgelieferten Frau durch Unbekannte, denn die angelnden Figuren haben kein Gesicht. Die Tatsache, dass die Figuren, die nach Ideen fischen, dafür den Bauch der Frau auswählen, resultiert aus der traditionellen patriarchalen Lokalisation der weiblichen Kreation in der Reproduktion. Stellt man einen Bezug her zu der Implikation des Body Awareness Painting Lasniks, Empfindungen abzubilden, zeigt dieses Bild Ausgeliefertsein und Erschöpfung und betont dabei die Funktionalität des Körpers. Akzentuierte die Körperdarstellung in Woman Power noch das Gefühl eines erhobenen, eigenständigen Körpers in einer mit der außerkunsthaften Welt korrespondierenden Kulisse, ist hier der Körper kein Zweck mehr, sondern ein Mittel. Seine Mitmenschen als Zwecke und nicht als Mittel zu behandeln, bedeutet immer auch, sie als Subjekte anzuerkennen. Es ist ein Gemeinplatz, dass dies in der westlichen Philosophiegeschichte selbstverständlich nicht für weibliche Subjekte gilt, wie auch die von Adorno und Horkheimer beschriebene Emanzipation des Subjekts durch Naturbeherrschung und Selbsterhaltung zeigt. Eine aufbegehrende, weibliche Subjektivität zu unterdrücken, entspricht dem Begriff der Naturbeherrschung. Das Bild Ideenfischer, Fishing for Ideas, zeigt so eine entleerte Subjektivität, einen Körper, der keine Resonanz findet, sondern ausgesaugt wird. Eine weitere Bedeutungsebene des Bildes liegt bei den angelnden Figuren. Sie scheinen die Ideen, die Früchte der Subjektivität, dringend zu benötigen, benutzen aber dafür nicht ihren eigenen Verstand, sondern verlassen sich auf die Hervorbringung der Ideen durch eine andere Person. Im Gemälde impliziert dies eine Gewalthandlung, da die sich ergebende Position der Frau und ihr leidender Gesichtsausdruck keine Einwilligung in das Herausfischen der Ideen durch die anderen Figuren vermuten lässt. Die Frau als Protagonistin der reproduktiven Sphäre in der kapitalistischen Arbeitsteilung und insbesondere als Projektion auf Natürlichkeit und Irrationalität ermöglicht männliche Subjektivität spätestens seit der griechischen Antike. So, jetzt mache ich nochmal, wo man beide zusammen sehen kann. So. Zitat. Sie lässt einfach konsequent diejenigen Körperteile weg, die sie im Moment des Malens nicht spürt. Zitat Ende. Lautet die Erklärung Silke Andrea Schümmers für die fragmentierte Darstellung, Körperdarstellung Maria Lasniks in Bezug auf die Methode des Body Awareness Painting. Da es lediglich um Gefühle gehe, handle es sich nicht um eine, Zitat, Deformierung der Realität, Zitat Ende, resoniert auch die Künstlerin selber. Dass es sich bei keiner fragmentierten Abbildung um eine physische Deformation der Realität handelt, ist ein Gemeinplatz. Dennoch ist es interessant, wie sowohl von der Künstlerin selbst als auch von Schümmer ausgeschlossen wird, dass erstens eine Fragmentierung, eine Gebrochenheit der Gefühle möglich sind und zweitens Gefühle und Empfindungen Teil der Realität sind. Die Entkopplung von Empfindungen und der Realität löst jene aus ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang heraus und erzeugt damit eine Individualisierung dieser Empfindungen, die ihnen, insbesondere in Bezug auf eine weibliche Subjektivität, eine Irrationalität einschreibt. Über das Rationale der Kunst sagt Adorno jedoch, Zitat, Kunst ist Rationalität, welche diese kritisiert, ohne ihr sich zu entziehen. Kein Vorrationales oder Irrationales, wie es ihr angesichts der Verflechtung jeglicher menschlichen Tätigkeit in die gesellschaftliche Totalität vorweg zur Unwahrheit verurteilt wäre. Zitat Ende. Kunst entzieht sich der Totalität der Rationalität also nicht, sie ist dazu gar nicht in der Lage. Die realitätsentkoppelt geglaubten Empfindungen sind somit keine Abbildungen individueller Irrationalität, sondern eine Positionierung in der Realität. In diesem Spannungsfeld der Kritik der Rationalität und der Mimesis an ihre Dinghaftigkeit bewegt sich nun auch die Frage nach der fragmentierten weiblichen Subjektivität. In meiner aufgestellten These, dass es sich bei der Fragmentierung der weiblichen Subjektivität um eine spezifisch patriarchale Deformation handelt, spielen insbesondere die gesellschaftlich vermittelten Empfindungen und ihre Auswirkungen auf die Subjektbildung eine Rolle. Wenn männliche, surrealistische Künstler Bilder von zerstückelten Frauenkörpern produziert haben, ist eine Aussage über Objektivierung aufgrund ihrer Explizität kaum von der Hand zu weisen. Doch lassen in den besprochenen Gemälden Maria Lasniks dargestellte deformierte Körper eine Objektivierung in Form einer negativen Subjektivierung der Materie des Frauenkörpers zu. In der Deformation des weiblichen Körpers und der Körperzentriertheit der Darstellung liegt ein Schillern zwischen der Melancholie des Körpers und der davon ausgehenden Potenz, die zur Subjektivität werden kann. Die durch Lasnik vorgenommene Objektivierung ist auch Potenz, weil Körperlichkeit im Patriarchat die einzige akzeptierte weibliche Artikulation ist. Genauer ergründen lässt sich dies, meines Erachtens, durch die Entprivatisierung des Gefühlsbereiches in dem Sinne, als dass sich die Empfindungen, die sich um die eigene Subjektivität drehen, durch die patriarchale Verordnung weiblicher Potenz in die reproduktive Sphäre und damit auf den Körper verschieben. Patriarchale Herrschaft erzwingt Körperlichkeit zu Ungunsten eines weiblichen Ichs. Weibliche Subjektivität als nicht identisches tritt auf im Kunstwerk als der nackte Körper, der sich in einem Moment mit eigener Kraft über die Gesellschaft erheben kann, in einem anderen Moment aber als gebeutelter Garant für Fruchtbarkeit und Fortschritt unterworfen wird. Der Begriff des Body Awareness Painting ist hier auch recht passend. Dem Ich einer Frau ist seine Körperlichkeit durchgehend bewusst. Die Kopplung seiner Kreativität an Reproduktion bestimmt seine Existenz. Die Empfindungen, die den Körper betreffen, sind dabei gesellschaftlich kodiert. Die Art und Weise, wie sich bestimmte Körperteile oder ihre Funktionen anfühlen, wie es Maria Lasnik in ihrem Body Awareness Painting eben intensiv beschäftigt hat, sind nicht unberührt von patriarchalen Ansprüchen an die Beschaffenheit, Farbe und allen anderen quantifizierbaren Entitäten weiblicher Körper. Die Objektivierung weiblicher Körper negiert weibliche Subjektivität. Im Zuge des zivilisatorischen Fortschritts wird im Rahmen der Naturbeherrschung auch die als Natur gekennzeichnete weibliche Subjektivität in ihrer Verteufelung als Irrationalität unterdrückt. Der Verweis auf die lediglich reproduktive Potenz von Frauen ist genau wie die Naturbeherrschung dem Begriff des männlichen bürgerlichen Subjektes immanent. Das fragmentierte Subjekt spricht nun durch das Fragment. Lasniks Gemälde bilden die Fragmentierung weiblicher Subjektivität ab, indem die Empfindungen Teil des Leibes werden und ihn subjektivieren. Das, was Maria Lasnik als Zitat Körpergefühl, Zitat Ende, bezeichnet, lässt sich in dieser Hinsicht auf eine Artikulation weiblicher Subjektivität zurückführen. Diese Argumentation kommt nun nicht vollständig ohne einen kurzen Rekurs auf die weibliche Künstlerin-Subjektivität aus, die diese Kunstwerke schafft und die Abbildungen als die Hervorbringnisse eines Gefühls beschreibt. Sie ließe sich als eine Interpretation der künstlerischen Intention kritisieren, welche in Adornos ästhetischer Theorie dem Erkennen des Gehalts des Kunstwerkes gar hinderlich ist. Wie weiter oben beschrieben, wäre in Replik auf eine solche Kritik für die Verhandlung des Gefühls als ein Teil des Gehalts des Werkes auf die gesellschaftliche Vermittlung von Gefühlen zu verweisen und gleichzeitig zu betonen, wie, Zitat, Kunst als ein geistiges in ihrer objektiven Konstitution zur subjektiven Vermittlung gezwungen wird, Zitat Ende. Dass das Kunstwerk stiftende Körpergefühl mag zwar Teil der weniger relevanten Intention der Künstlerin sein, ist aber ebenfalls Gehalt, da es auch für die Betrachterin als solcher extrahierbar ist, wenn auch in einem anderen Ausmaß. Zitat, der subjektive Anteil am Kunstwerk ist selbst ein Stück Objektivität. Zitat Ende. Das in das Kunstwerk vermittelte Subjekt sowohl von der Seite der Künstlerin als auch der Betrachterin produziert und nimmt das Kunstwerk so als Fragment, als das Abbild einer Deformation wahr. Die Abbildung des Frauenkörpers auch als Auflehnung gegen patriarchale Sehgewohnheiten kann somit stets nur als eine fragmentierte erfolgen. Denn im Patriarchat wird nicht nur die Erkenntnis über den weiblichen Körper, sondern auch er selbst stets durch den männlichen Blick vermittelt. Das Gefühl des Körpers, dem das Ausgesetztsein einer Existenz für den männlichen Blick eingeschrieben ist, kann Ausgangspunkt der Reflexion darüber sein. Um selbst Subjekt zu bleiben, muss das männliche, bürgerliche Subjekt Frauen objektivieren und jedwede sich bemerkbar machende Artikulation von weiblicher Subjektivität zerschlagen, das heißt fragmentieren. In der Erfahrung dieser Fragmentierung des eigenen Körpers entsteht jedoch eine Ebene der Kommunikation mit der eigenen Körperlichkeit aufgrund des ständigen Zurückgeworfenseins auf dieselbe. Frau sein bedeutet die konstante Erinnerung daran, einen Körper zu haben. Das Reflektieren darüber, wie es Maria Lasnik in ihrem Body Awareness Painting tut, ist nichts Geringeres als weibliche Subjektivität. In Anbetracht des Titels dieses Symposions kann ich noch lediglich ein paar kleine Schlaglichter für eine Ästhetik nach Adorno offerieren und nach, wie auch gestern schon besprochen, in einem Sinne von after. Die Philosophin Eva Poniatowska-Żyjarek hat in ihrem Buch Feminist Aesthetics on the Politics of Modernism von 2013 über das Verhältnis von Melancholie und Revolution im Kontext von weiblicher Kunst und revolutionärer feministischer Praxis geschrieben. Sie bezieht sich dabei stark auf Adornos ästhetische Theorie samt ihrer patriarchalen blinden Flecken und entwickelt sie sogar weiter. In Żyjareks Vorschlag einer feministischen Ästhetik wird keine Chronologie revolutionärer feministischer Politiken und der Möglichkeit weiblicher Kunst postuliert, da beides gleichzeitig stattfinden muss. Ich verstehe Żyjarek so, dass weibliche Kunstfreiheit und revolutionäre feministische Praxis zwei Seiten der Medaille verwirklichter weiblicher Subjektivität sind, weil sie Frauen aus dem Feld der Reproduktion erstmalig in das einer Produktion entlassen. So müsste eine Ästhetik nach Adorno selbstverständlich feministisch sein und die Kategorie des autonomen Kunstwerkes in Bezug auf feministische, politische Befreiungskämpfe hin auflösen. Es gibt kein autonomes weibliches Kunstwerk im Patriarchat, weil Autonomie eine Nicht-Affizierung von Herrschaft, insbesondere patriarchaler Herrschaft, für sich beansprucht. Adornos Begriff des fait social, der das autonome Kunstwerk letztendlich fremd bestimmt, muss im Hinblick auf patriarchale Herrschaft, die in Adornos und Horkheimers Verständnis von kapitalistischer Herrschaft ausbleibt, also die Analyse bleibt aus, erweitert werden und eine mögliche Transformation durch feministische Befreiungskämpfe mit einbeziehen.